meine Damen. So allein? Hallo, Fräulein. Oh, ist das aber ein alter Hirsch? Ich glaube, dass der andere ein Norddeutscher ist. Wieso, weswegen? Das kenne ich am Hut und an die Schuhe. Schnallentreiber, dreckiger. Servus. Guten Abend, Herr Nachttopf. Das täte dir so passen. Denk lieber ans Sterben, als wie an das Gegenteil. Geht los wie Plüche. Zwei hübsche Todsünden, was? Trotz Krise und Politik, mein altes Oktoberfest. Das bringt mir kein Brüning um. Na, habe ich übertrieben? Gediegen, sehr gediegen. Da sitzt doch wirklich noch der Dienstmann neben dem Geheimrat, der Kaufmann neben dem Gewerbetreibenden, der Minister neben dem Arbeiter. So lobe ich mir die Demokratie. Geh mal was essen. Muss denn das sein, dass die Männer so misstrauisch sind, wenn man so schon alles tut, was sie wollen? Natürlich muss man sich als Mann immer in der Hand haben. Sie dürfen mich da nicht falsch verstehen, bitte. Warum? Ich meine, weil ich zuvor eine Lanze für Ihren Herrn Bräutigam gebrochen habe. Er ist halt sehr aufgebracht. Es ist das doch kein Kinderspiel, so plötzlich auf der Straße zu liegen. Das schon, aber das ist noch kein Grund, dass er sagt, dass ich eine Dirne bin. Man muss das immer trennen, die allgemeine Krise und das Private. Meiner Meinung nach sind aber diese beiden Komplexe unheilvoll miteinander verknüpft. Gens, rennst du nicht so geschwollen daher. Ich kaufe mir jetzt noch mal ein Eis. Sehen Sie mal, Rauch. Das Mädchen dort. Netter Popo. Sehr nett. Ein Mädchen ohne Popo ist kein Mädchen. Sehr richtig. Ich meine ja nur, dass man sich so eine Trennung genau überlegen muss, mit allen ihren Konsequenzen. Mit was denn für Konsequenzen? Ich bin doch eine berufstätige Frau. Aber ich meine ja doch jetzt das seelische Moment. Ich bin nicht so veranlagt, dass ich mich beschimpfen lasse. Ich bin ja sogar blöd, dass ich mich derart mit Haut und Haar an den Herrn Kasimir ausgeliefert habe. Ich hätte schon zweimal einen Beamten heiraten können mit Pensionsberechtigung. Ich möchte es halt nur nicht gerne haben, dass das jetzt so herschaut, als wäre vielleicht ich an dieser Entfremdung zwischen ihm und Ihnen schuld. Ich habe nämlich schon einmal Mann und Frau entzweit. Nie wieder. Sie haben doch vorhin gesagt, dass wenn der Mann arbeitslos wird, dass dann hernach auch die Liebe von seiner Frau zu ihm hin nachlässt. Und zwar automatisch. Das liegt in unserer Natur. Leider. Wie heißen denn Sie eigentlich mit Vornamen? Eugen. Sie haben so ausgefallene Augen. Das haben mir schon manche gesagt. Wenn Sie nur nicht sein. Gefällt Ihnen Eugen als Vornamen? Unter Umständen. Ich bin ein einsamer Mensch, Fräulein. Sehen Sie, meine Mutter zum Beispiel, die ist seit der Inflation taub und auch nicht mehr ganz richtig im Kopf, weil sie alles verloren hat. Und so habe ich jetzt keine Seele, mit der ich mich aussprechen kann. Haben Sie denn keine Geschwister? Nein, ich bin der einzige Sohn. Ach, jetzt kann ich aber kein Eis mehr essen. Kommen's! Eine merkwürdige Jugend, diese heutige Jugend. Wir haben ja seinerzeit auch Sport getrieben, aber so merkwürdig wenig Interesse für die Reize des geistigen Lebens. Eine eigentlich unsinnliche Jugend. Es bleibt Ihnen zwar manches erspart. Ich habe immer Glück gehabt. Ja, ich auch. Außer einmal. War sie wenigstens hübsch? In der Nacht sind alle Katzen grau. Grüß Gott, Herr Kommerzienrat. Grüß Gott. Wie ist denn das Speer? Jetzt grüßt mich da der Kavalier von dem netten Popo. Wer war denn das, den Sie da eben gegrüßt haben? Mein Chef, Kommerzienrat Rauch. Sie kennen doch die große Firma. Ach ja, ja. Er hat zwar im Juni eine GmbH aus sich gemacht, aber nur pro forma, von wegen der Steuer und so. Verzeihen Sie, der Herr. Woher haben wir das Vergnügen? Mein Name ist Schürzinger, Herr Kommerzienrat. Schürzinger? Kinokonfektion, Abteilung Kindermäntel. Das Fräulein Braut? Nein, nein. Sehr angenehm. Dürfen der Herr Kommerzienrat das Fräulein zu einem Kirsch bitten? Na, danke. Ich kann kein Kirsch vertragen. Ich möchte gern einen Samos. Also ein Samos. Ein Samos. Das ist mein bester Freund aus Erfurt in Thüringen. Und ich stamme aus Weiden in der Oberpfalz. Auf Ihr Wohlsein, Fräulein. Und einen Kirsch für den jungen Mann da. Verzeihung, Herr Kommerzienrat, aber ich nehme nie Alkohol zu mir. Na, wieso denn nicht? Weil ich ein Anti-Alkoholiker bin, Herr Kommerzienrat, wie man sozusagen pflegt. Also derartige Prinzipien werden hier nicht anerkannt. Mit seinem Oberherrgott wird der junge Mann schon einen Kirsch kippen. Ex-Herr... Schürzinger. Ich hatte mal einen Erzieher, der hieß auch Schürzinger. War das ein Rhinoceros. Noch ein Samos. Und noch einen Kirsch für den Herrn Antialkoholiker. Den haben wir jetzt entjungfert in Sachen Alkohol. Sie vielleicht auch, Fräulein? Oh nein, ich trinke nur nichts Konzentriertes und das gemischte Zeug mag ich schon gar nicht gern. Jetzt, Fräulein Caroline, Ihr Herr Bräutigam. Wo? Da, er winkt Ihnen. Ja, er geht schon zu ihm. Wer ist denn das? Don Quixote? Nein, das ist der Bräutigam von dem Fräulein. Tableau. Sie möchte aber nichts mehr von ihm wissen. Schon wieder angenehmer. Was willst du denn schon wieder? Was sind denn das dort für Leute? Lauter alte Bekannte. Der Dicke ist der berühmte Kommerzienrat Rauch, der wo Alleininhaber ist. Und der andere kommt aus Norddeutschland, ein Landgerichtsdirektor. Also lauter bessere Menschen. Du kannst mich jetzt nicht mehr aufregen. Was willst du noch? Ich hab dich um Verzeihung bitten wollen. Aber wegen meinem Misstrauen und dass ich zuvor so grob zu dir war. Nein, das war nicht schön von mir. Wirst du mir das verzeihen? Ja. Ich danke dir. Jetzt geht es mir schon wieder anders. Du verkennst deine Lage. Was für eine Lage? Es hat keinen Sinn mehr, Kasimir. Ich habe mir das überlegt und habe mich genau geprüft. Aber das sind doch keine Menschen für dich. Die nützen dich doch nur aus wie im Vergnügen. Das Leben ist hart. Und eine Frau, die wo etwas erreichen will, muss einen einflussreichen Mann immer bei seinem Gefühlsleben packen. Ach, hast du mich auch dort gepackt? Ja. Das ist nicht wahr. Doch. Was willst du denn durch diese Herrschaften erreichen? Eine höhere gesellschaftliche Stufe und so. Das ist aber eine neue Ansicht, die du hast. Nein, das ist keine neue Ansicht. Aber ich habe mich von dir tyrannisieren lassen und habe es dir nachgesagt, dass eine Büroangestellte auch nur eine Proletarierin ist. Aber da drinnen in meiner Seele habe ich immer anders gedacht. Mein Herz und mein Hirn waren ja umnebelt, weil ich dir hörig war. Aber das ist jetzt aus. Aus? Du sagst es. So. Also, das wird dann schon so sein. Der Kasimir ist halt abgebaut. So und nicht anders. Da gibt es keine Ausnahmen. Lächerlich. Hast du mir noch etwas zu sagen? Lang bin ich herumgeschlichen und habe es mir überlegt, ob ich dich nämlich um Verzeihung bitten soll. Ah, jetzt tut es mir leid.